van kunst. Stel aan seculair is de gereformeerd. Hervormd gereformeerd, één of gescheiden en over christen en kunst. Die kunst. Die kunst. Die aan ihrem gepflegten äußeren. Was verkaufen Sie? Verkaufen Sie eine Ware oder verkaufen Sie vielleicht doch etwas anderes? Verkaufen Sie vielleicht doch mehr? Verkaufen Sie das, was die Kunden sich wünschen. Wenn Sie zum Beispiel einen beschichteten Topf oder eine Pfanne verkaufen, was verkaufen Sie da? Sie verkaufen Arbeitserleichterung, Sie verkaufen Zeitersparnis, Sie verkaufen mehr Zeit für die Familie und Sie verkaufen Gesundheit. Muss das sein? So viel Mühe und Arbeit beim Abwasch? Das ist doch Zeit- und Kraftverschwendung. Ich meine, im 20. Jahrhundert sollten es die Frauen besser haben. Na also, es geht doch. Einfach abspülen und sauber ist der Topf. Oder die Pfanne. Nichts bleibt haften. Und wir Verkäuferinnen können mithelfen, dass es immer mehr Frauen gibt, die es beim Spülen besser haben. Was will die Kundin, die zu uns kommt? Oft will sie nur mal schauen. Aber oft bringt sie auch einen bestimmten Kaufwunsch mit. Hier ist es eine neue Pfanne. Tja, wer die Wahl hat, hat die Qual. Na lassen Sie doch die Kundin nicht so lange zappeln. Ja, die Auswahl ist groß, gell? Ei, was soll's denn für ein sein? So ein modern oder bleiben wir beim Alten? Bums, das war hart. So werden Sie es sicher nicht machen. Was sollte am Anfang eines jeden Verkaufsgespräches stehen? Die Information steht am Anfang eines guten Verkaufsgespräches. Die Information über die Eigenschaften und die Vorteile der Ware. Hören Sie einmal zu. Diese Pfanne ist beschichtet. Sie ist spielend leicht zu reinigen. Und noch ein Vorteil. Es bleibt nichts haften, auch wenn Sie ohne Fett braten. Die Verkäuferin hat also am Anfang ihres Verkaufsgesprächs die Kundin über die Vorteile der Beschichtung informiert. Nun, Sie können der Kundin leider nicht zeigen, dass zum Beispiel die Spiegeleier nicht anhaften. Oder dass die beschichtete Pfanne, wenn ein Steak mit oder ohne Fett darin gebraten wurde, ebenfalls hinterher spielend leicht zu reinigen ist. Jetzt kommt meist das berühmte... Ja, aber... Was will die Kundin? Sie will mehr wissen über die Haltbarkeit, die Kratzfestigkeit, oder sie möchte die guten Eigenschaften erhärtet bewiesen haben. Vielleicht sagen Sie jetzt. Mit etwas Vorsicht können Sie jeden Wender nehmen. Natürlich, mit einem scharfen Messer werden Sie nicht an die Pfanne gehen. Und wenn es mal einen kleinen Kratzer gibt, schadet es auch nichts. Diese Pfanne hilft Ihnen immer, Zeit zu sparen. Ja, verkaufen Sie der Kundin nicht nur eine Pfanne. Verkaufen Sie ihr mehr. Verkaufen Sie mit der Information über die Eigenschaften und Vorteile der Ware das, was die Kunden sich wünschen. Verkaufen Sie Arbeitserleichterung. Damit verkaufen Sie Zeitersparnis, das heißt mehr Zeit für die Familie. Nun, Sie wissen es jetzt. Was verkaufen Sie Ihren Kunden mit beschichtetem Geschirr? Sie verkaufen Ihren Kunden mit der Beschichtung Arbeitserleichterung, Zeitersparnis und das Gefühl, modern zu sein, mit der Zeit zu gehen. Das können Sie umso leichter, je mehr Sie von einer Ware wissen. 1938 entdeckten die Forscher der Firma DuPont einen Kunststoff, den sie Teflon tauften. Dieser Name wurde von DuPont als Markenzeichen eingetragen. Dieser Kunststoff mit dem komplizierten wissenschaftlichen Namen Polytetrafluorethylen besitzt eine außergewöhnliche Kombination verblüffender Eigenschaften. Uns interessiert davon vor allem, es bleibt nichts haften. Das Polytetrafluorethylen ist es also, das den Töpfen und Pfannen, die mit Teflon-Finish beschichtet sind, diese guten Eigenschaften verleiht. Na und wo nichts haften bleibt und nichts anklebt, gibt es auch beim Abwasch kein Einweichen, Reiben und Scheuern. Die beschichtete Pfanne ist auch für alle, die Diät leben, eine große Hilfe, denn sie können mit wenig oder ganz ohne Fett braten und nichts haftet an.